WDR 5. Neugier genügt. Wir schlagen alle Rekorde, wenn es darum geht, das Publikum in Bewegung zu bringen. Entweder lassen wir sie platt und bewusstlos am Boden zurück, oder sie kleben unter der Decke mit dem Kopf nach unten, ohne runterzufallen. Dieses Zitat von Carla Bley ist keine Provokation. Es ist Ausdruck ihrer Kühnheit und ihrer unbändigen Neugier, die sie immer wieder antreiben, musikalische Stile auszuloten und manchmal dabei auch bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Denn die Komponistin, Arrangeurin und Pianistin liebt es, sich im Spannungsfeld zwischen Schönklang, Kitsch und schrägen Tönen zu bewegen. Bis heute schrieb Carla Bley über 20 Alben mit sehr unterschiedlicher Stilistik und Besetzung. Von der Very Big Carla Bley Band mit 18 Musikern bis hin zum Duo mit ihrem langjährigen Lebensgefährten, dem Bassisten Steve Swallow. Ihre musikalische Sprache ist dabei immer ernst und humorvoll, leicht und anspruchsvoll, komplex und banal zugleich. Hauptsache, sie überrascht. Auch wenn die mehrfach ausgezeichnete Musikerin heute als innovativste Komponistin und Arrangeurin des Jazz gilt, wurde sie für ihre musikalischen Experimente nicht immer geliebt. Nicht von der Presse und auch nicht vom Publikum. Ich wurde oft ausgebuht. In Frankreich haben sie mich mit Tomaten beworfen. In Italien mit Aprikosen und angebissenen Pfirsichen. In Deutschland haben sie mich sogar mit Dosen beworfen, noch voll mit Bier. Ich habe damals das Konzert gestoppt und gesagt, bringt den Typen her, der das geworfen hat. Das Publikum wollte ihn schnappen, aber er rannte weg. Ich weigerte mich, das Konzert fortzusetzen, solange ich nicht jemanden mit Bier überschütten konnte, so wie die Leute es mit uns gemacht haben. Der Promoter hat sich dann bereit erklärt und ich kippte die ganze Dose Bier über ihm aus. Ich liebe es, wenn das Publikum sich involviert. Just when we were starting to play, someone yelled out, take him away. Then we heard him starting to boo. What did you do? What did you do? Dennoch ließ es sich die langbeinige, schlanke Musikerin mit der fransigen Hippie-Frisur nicht nehmen, dem Publikum 1979 einen Song zu schreiben mit dem Titel Boo to You Too. Ich buhe zurück. And when they boo at me, you know what I do. I tell them boo to you too, boo to you too. Ich war generell ziemlich respektlos. Es hat Jahre gedauert, bis sich die Leute daran gewöhnt haben. Heute werfen sie nichts mehr. International bekannt wurde die amerikanische Komponistin mit ihrem Werk Escalator Over the Hill aus dem Jahr 1971. Die Rolltreppe über den Hügel ist ein Triple-Album, an dem Carla Bley 3 Jahre lang Tag und Nacht und unter absurden finanziellen Umständen arbeitete. Eine Jazzoper, die sich allen musikalischen Kategorien entzieht und die vom Blues über Country, Jazz und Funk alles umfasst. In insgesamt 27 Titeln verarbeitete sie musikalische Materialien aus allen möglichen Quellen. Hymnische Zitate aus der Gospeltradition, Märsche, treibende Rockgitarren, Big Band Blechbläsersätze, virtuose Jazz-Soli, Opernchöre, asiatische Klänge und Zirkusmusik. Detective Writer. Zu Anfang, etwa im Januar 1967, schickte mir Paul Haynes, ein Freund, der für mehrere Alben, an denen ich beteiligt war, Covertexte geschrieben hatte, ein Gedicht. Es passte auf mysteriöse Weise zu dem Musikstück, an dem ich gerade arbeitete. Detective Writer Daughter. Als ich ihm davon erzählte, beschlossen wir zusammen, eine Oper zu schreiben. Genauer gesagt, getrennt. Denn er lebte zu der Zeit in New Mexico und hatte vor, nach Indien zu gehen. Mit der Bezeichnung Oper nahmen wir es von Anfang an nicht so genau. Das war eine Übertreibung von zwei Leuten, die nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen mussten. Am Ende nannten wir es Chrono Transduction. Unter uns sagten wir aber noch kurz und einfach Oper. Since it makes no difference what you call it. Die Texte, die der Dichter Paul Haynes für die Oper schrieb, folgen keinem gewöhnlichen Libretto. Es sind surrealistische, dadaistische Verse, deren Melodie und Rhythmus die Inspirationsquelle für Blaise Vertonungen waren. Haynes schickte aus Indien Gedichte, stapelweise. Ich fand die Wörter ungewöhnlich und einfach wunderbar. Ich lege ein Blatt mit Wörtern oder Sätzen aufs Klavier, lese sie laut und schon habe ich eine Melodie dazu. Ohne Wörter fällt mir oft keine Melodie ein. Ah, people who never tell anyone anything, always just letting them know. Flooding memory with palms. Talented teams of neons inside the goal of the mouth itself. Die Jazzoper spielt in einem Hotel in Indien, in dem sich die Hauptfiguren Jack, David und Ginger aufhalten und die auf kuriose Nebenfiguren wie die eines jodelnden Bauchredners treffen. Insgesamt sind an Escalator Over the Hill über 50 Vokalisten und Musiker aus verschiedenen Genres beteiligt. Die Fotos im Booklet des Albums geben einen Eindruck von den ernsthaften bis ausgelassenen Stimmungen bei den nächtelangen Studio-Sessions. Mit von der Partie waren neben Carla Bley am Piano, an der Orgel und Dampforgel so renommierte Gäste wie der argentinische Saxophonist Gato Barbieri, Jack Bruce, Sänger und Bassist der Rockgruppe Cream, die Country- und Rocksängerin Linda Ronstadt, Paul Jones, Sänger von Manfred Mann, John McLaughlin an der Gitarre, Don Cherry an der Trompete, Charlie Hayden am Bass und der Andy Warhol Superstar Viva als Sängerin. Wunschkandidaten von Carla Bley, die sie jeweils in ihre Oper reinskizzierte. Denn nicht nur der Klang der Worte beeinflusst Blays Kompositionen, auch die Art, wie die Mitwirkenden ihre Stimme präsentieren, vokal oder am Instrument. Popular explanations of pregnancy, horribly disguised. Vivas Stimme war ein Element, von dem ich wusste, dass sie genauso klingen würde, als ob die Freiheitsstatue gerade ein Schinkensandwich bestellt. Carla Bley verfügt nicht über eine klassische Musikausbildung. Die 1936 in Oakland geborene Carla Borg verlor mit 8 Jahren ihre Mutter und verließ bereits mit 15 die Schule, kein College und kein Studium. Ihr Vater Emil Borg, Organist einer strengen protestantischen Erweckungskirche und Kirchenchorleiter, gab ihr mit 3 Jahren zwar bereits Klavierstunden, doch als sie 8 war, wandte sich Carla von der Musik wieder ab. He was just a church organ player and he just didn't want to hear anything that had any swing time. Er war ein Kirchenorganist und er wollte nichts hören, was irgendwie mit Swing zu tun hatte. Alles war Jesus. Gospellieder, Chortreffen, Gottesdienst am Sonntagmorgen, Sonntagsschule, Gottesdienst am Sonntagabend und ein gelegentliches Piano-Solo für Erweckung. Die Kirche war das Zentrum unseres Lebens, aber es war auch eine gute musikalische Erfahrung. Die ganzen alten Hymnen und manchmal hatte die Kirche auch instrumentale Formationen mit Schlagzeug oder Posaune. Und das gab mir ein wenig Hoffnung, denn ich liebe Schlagzeug und Posaune. That gave me some hope. Liking trombones and drums quite a lot. Nachdem Carla Bley mit 15 die Schule verließ, schlug sie sich mit Gelegenheitsjobs durch. Unter anderem im Blumenladen ihrer Tante, wo sie, wie sie einmal sagte, so einiges über Bestattungsmusik lernte. Mit 16 ging sie nach New York und arbeitete als Zigarettenmädchen im legendären Jazzclub Birdland. Im rauchgeschwängerten Jazzgetränkenclub der 50er Jahre tauchte sie ein in den ekstatischen Bebop mit seinen rasanten Melodielinien und in das Understatement des Cool Jazz mit seinen introvertierten Klangfarben. Und sie sah Nacht für Nacht Solisten, die Jahre später internationalen Ruhm erlangten. John Coltrane, Dizzy Gillespie oder Thelonious Monk. Das junge Mädchen hörte sie alle. That's my entire education. Das war meine ganze musikalische Ausbildung. 4 Jahre lang konnte ich fast jede Nacht die größten Jazzmusiker aller Zeiten hören, ohne dafür Eintritt zahlen zu müssen. Im Gegenteil, ich wurde dafür bezahlt, ihnen zuzuhören. Ich habe sie wirklich alle gesehen, sogar Lester Young. Das war meine kleine Welt, meine Subkultur. In Birdland lernte sie auch ihren ersten Mann, den 23 Jahre alten Pianisten Paul Blay, kennen, der bereits mit Größen wie Charlie Parker, Charles Mingus oder Art Blakey gespielt hatte. Weil Paul Blay noch Material für seine Studioaufnahmen fehlte, schrieb Carla für ihn kurzerhand ihre ersten Stücke. Ende der 60er schrieb sie dann an ihrem ersten eigenen großen Werk, Escalator Over the Hill. Ein Mammutwerk, in dem sie alles zu verarbeiten schien, was sie in den Jahren davor aufgesogen hat. Das Projekt wuchs zu einem grandiosen Trip durch musikalische Stile und Genre der Zeit. Oder eher durch verschiedene Zeiten und Orte, wie sie nie zuvor in dieser Dichte und diesem Kontrast zusammengeführt wurden. Der Untertitel Chrono Transduction bedeutet so viel wie Zeitdurchführung, Zeitumwandlung. Und so ist auch ihre Oper ein Synchronschnitt durch orchestrale Komposition, Jazz und Rock mit Anklängen an Zappa und die Beatles, Weil und Satie, Kabarett und Varieté, westliche und indische Impressionen und freie Improvisation. Bei mir gibt es immer Raum für Improvisation. Meine Partituren sind nicht durchgeschrieben. Da werden Sie immer Passagen finden, in denen ich nur die Dynamik skizziere, die ich mir in dieser Phase von den Spielern wünsche. Welche Töne sie spielen, ist ihre Sache. Das gilt übrigens auch für die Passagen der Original Amateur Hotel Lobby Band. Eine Combo in der Jazzoper, die im Gegensatz zur erstklassig besetzten Hotelband nur aus Laien besteht. Wie zum Beispiel Peggy Immich, die seit 9 Jahren ihr Saxophon nicht mehr angefasst hatte und über kein besonders gutes Gehör verfügte. Die Original Amateur Hotel Lobby Band sollte so amateurhaft wie möglich klingen. Wir wollten keine Virtuosen in dieser Band, also gaben wir den Musikern Instrumente, mit denen sie keine Erfahrung hatten, oder wir setzten Laien ein. Neben 4 Profimusikern am Bass, Schlagzeug und Klarinette, die gut genug waren, wie Amateure zu spielen, bekam der Trompeter Mike Mantler eine Ventilposaune. Die Pianistin Nancy Newton spielte Bratsche und Michael Snow, der Filmemacher, der unsere Studioaufnahmen filmte, spielte Trompete. Neben der Opernsängerin Rosalind Hupp bekamen noch Karen Mantler, meine 4-jährige Tochter, Todd Papa George, der Fotograf, und Bob Stewart, der Tuba-Spieler, eine Gesangsrolle. Der vielschichtigen Komposition und der hochkarätigen Besetzung wollte kein Plattenlabel die Jazzoper veröffentlichen. Eigens für Escalator Over the Hill hoben Blay und ihr zweiter Ehemann, der Trompeter Michael Mantler, das Label Watt aus der Taufe. Dennoch zog sich die Veröffentlichung hinaus. Mal war es eine klanglich nicht optimale Pressung, mal die fehlende Goldfarbe für das Plattencover, die den Erscheinungstermin hinauszögerte. Bei Carla Blay muss alles haargenau stimmen. Als Escalator Over the Hill 1971 endlich erschien, waren die Musikmagazine hingerissen. Doch an eine Aufführung traute sich zunächst keiner ran. Zu viele Musiker, Haynes surreale, dadaistische Texte und das Fehlen eines Plots kamen der Bühnentauglichkeit nicht gerade entgegen. Dabei hatte Blay sich ursprünglich sogar eine szenische Aufführung vorgestellt. Alles war bis ins Detail ausgearbeitet. Akte, Szenen, Bühnenanweisungen, Skizzen für Kostüme, sommerliches Outfit des Ensembles und Grünpflanzen auf der Bühne und so weiter. Das alles stammte von mir. Professor Michael Kaufmann, heute Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, traute sich. Er holte 1997 im Rahmen der Kölner Musiktriennale Escalator Over the Hill als Uraufführung nach Köln und brachte es vor 10 Jahren als Intendant der Essener Philharmonie ein zweites Mal auf die Bühne. Wenn ich heute so zurückgucke, dann denke ich, ich muss völlig bekloppt gewesen sein. Ein völliger Wahnsinn, den ich da betrieben habe, aber halt toll. Und fantastisch, dass man das machen durfte, ja. Als Kaufmann Carla Bley zum zweiten Mal mit Escalator Over the Hill nach Deutschland holen wollte, reagierte sie mit den Worten: Sind Sie verrückt? Bloß das nicht. Dazu brauchen wir an die 30 Leute und tagelange Proben. Das ist ja ein Monster in der Bewältigung. Das war schon so, dass man mit Mühe so eine Dampflok angeschoben hat. Und als die dann mal so richtig lief, jeder sich freute über jeden Meter und die Landschaft rundherum immer schöner wurde. Und am Schluss landete man eben bei dieser Aufführung von Escalator Over the Hill. Für die Aufführung in Essen musste ein geeignetes Orchester vor Ort gefunden werden. Musiker, die Carla mit aussuchte und für die sie einzelne Passagen aus ihrer Oper auf ihre individuelle Spielweise umarrangierte. Der Violinist Albrecht Maurer war bei der Essener Aufführung mit von der Partie. Gerade Carla fühlt man immer diese Frische, dieses Unakademische, dass sie sich einfach überlegt hat, wie könnten denn die Töne mal passen und das dann einfach gemacht hat. So eine unheimliche Direktheit zwischen Seele, Vorstellung und dann Arrangement, das hat mich immer fasziniert. Dass sie eben zu dem damaligen Zeitpunkt in diese Jazzszene kam als Frau und war eine absolute Rarität. Und sie hatte eben die Mentalität, auch mit den Leuten ganz natürlich und normal umzugehen. Sie war wirklich voll und schnell integriert als Enfant terrible. Und sie hatte dann die Möglichkeit, das zu machen und auch quasi fast ja jeden zu kriegen, der da irgendwie ihr passte. Ich fand immer spannend, wenn es diese Art von Verschränkung gibt, dass jemand plötzlich sagt, ich schreibe eine Jazzoper oder eine Rockoper. Weil das auf eine wohltuende Weise in Frage stellt, wie scharf definiert eigentlich bestimmte Genrebegriffe sein müssen. Und das sind natürlich solche Leute einfach eine Wohltat, die da einfach ausbrechen und uns anhalten dazu, dass wir es uns nicht ewig einfach machen sollen und damit einfach reicher werden. Das ist erstmal total verrückt, wie sich so reinschleicht, irgendwie so Gesumme und Gemurmel und man denkt, was passiert hier? Und sich dann einfach ein Stück entwickelt, was ganz langsam eine aufblühende Kraft kriegt, Energie kriegt, wo die einzelnen Akteure viel mehr haben als nur ihre Soli, sondern der Nuancen- und Farbenreichtum des einzelnen Musikers im Verbund mit den anderen im Fokus stehen. Es bleibt, finde ich, immer rätselhaft. Also es ist am Schluss keine Geschichte, wo man sagt, aha, jetzt habe ich, das war die Handlung und das habe ich jetzt verstanden und jetzt gehe ich heim. Die Geheimnisse, die dahinter sind, sind größer als die Erkenntnisse. Confusing what's right with what's right and what's wrong with what's wrong. Stop refusing. Give up explaining. Fragen Sie nicht, was es bedeutet, sondern hören Sie, was es tut. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.